Ja, ich wollte diese Nachricht eigentlich gerade nur im Chat machen und dann habe ich gedacht, nein, eigentlich kann das auch jeder hören. Es verändert sich gerade wieder so viel. Das heißt, der Ton wird rauer, es wird aggressiver. Aggressivität ist übrigens gut und auch wichtig. Wir müssen aggressiv sein, um Veränderung herbeizuführen. Von Licht und Liebe passiert leider überhaupt nichts. Ja. Was ist damit gemeint mit Aggressivität? Stell dir mal vor, du bist Mutter und du hast ein Kind, das 3 Jahre alt, das rennt auf die Straße. Ja, was machst du? Ja, du rennst aggressiv hinterher, hältst das Kind fest und sagst, nein, das kannst du nicht machen, das ist gefährlich. Ich habe noch nie eine Mutter gesehen, die ihrem Kind hinterhergerannt ist, auf die Straße vor einem Bus oder so gerettet hat und dann gesagt hat, mein Kind. In Licht und Liebe. Ja? Also, es ist wichtig, aggressiv zu sein. Erzengel Michael, der hat ein Schwert in der Hand. Was macht denn der mit dem Schwert? Sich in der Nase rumpopeln oder sich damit die Haare kämmen? Was macht denn der mit dem Schwert? Warum hat Erzengel Michael ein Schwert? Was ist mit der vedischen Kultur? Die haben nicht nur da gesessen, die ganze Zeit Pflanzen gemacht und meditiert und Yoga gemacht. Und ihr wisst, ich praktiziere ebenfalls Yoga und meditiere auch fast täglich, sogar mehrmals am Tag. Darum geht's nicht, ja? Sondern wenn jemand gekommen ist, der sie bedroht hat, sind die aufgestanden und die haben gekämpft. Und das müssen wir auch tun. Ja, es ist einfach an der Zeit, dass ihr echt eure Schuldgefühle mal in den Griff kriegt, nur weil man euch die ganze Zeit eingeredet hat, ihr seid so aggressiv und ihr seid so gefährlich und Gewalt ist verboten. Das ist kein Aufruf zur Gewalt. Ihr sollt bitte jetzt nicht losgehen und irgendjemanden verprügeln. Das habe ich damit nicht gesagt, ja. Aber ihr sollt euch verdammt noch mal wehren. Das ist unser göttliches Recht. Und wer sich nicht wehrt, ja, der hat keinen Selbstwert. Der hat keinen Selbstwert. Ja, wie oft habe ich Klienten in meiner Praxis, die mit mir darüber sprechen wollen oder das klären wollen, dass sie keinen Selbstwert haben? Was bedeutet denn aber Selbstwert? Zu einem Selbst stehen, seinen eigenen Wert zu erkennen. Ja? Aber sich schlagen zu lassen, sich nötigen zu lassen, sich scheiße behandeln zu lassen. Und sich nicht zu wehren und dann vielleicht einen Post abzusetzen im Internet, hat das was mit Selbstwert zu tun? Nein, das ist Feigheit. Es ist absolute Feigheit. Leute, es wird wirklich, wirklich Zeit aufzustehen. Echt jetzt. Es ist, Leute, die machen uns fertig. Die machen uns komplett fertig. Ein guter Freund von mir liegt seit 2 Tagen im Krankenhaus. Weil er angeblich einen Herzinfarkt hatte. Angeblich. Ja, der liegt da, ist voll beatmet. Voll beatmet. Der Mann ist 42 Jahre alt. Es gibt keinen Grund und hat eine Maske auf. Es gibt keinen Grund dafür. Ja, ey, die nutzen alles. Ich würde mich nicht wundern, wenn er in Kürze sogar noch die Diagnose Corona kriegt. Leute, es funktioniert einfach nicht mehr. Kapiert das doch endlich. Kapiert doch endlich, dass von Friede, Freude, Eierkuchen überhaupt nichts passiert. Ja? Hast du schon mal irgendeinem Arschloch, einem Mobbing-Arschloch, Entschuldigung, gesagt, so von wegen, hör auf, mich zu mobben, beziehungsweise hast du dem gesagt, ich kann deine Aggressivität verstehen und ich fühle mit dir. Und ich bin mir sicher, du wirst einen Grund dafür haben. Ja? Hast du das schon mal gemacht? Wenn ja, hat es geholfen oder hat er weitergemacht? Das ist nämlich das, was wir tun. Das ist das, was auf den Demos passiert. Ey, was sind das bitte für Bilder? Da werden schwangere Frauen geschlagen, ja? Aber Hauptsache, 3000 Leute stehen drumrum und filmen. Hauptsache, ihr filmt alle, wie bescheuert seid ihr eigentlich? Ihr filmt und ihr greift nicht ein. Da stehen 3 Polizisten und 3000 Leute stehen drumrum. Habt ihr das Video in Italien gesehen? Was passiert? Das ist das, was wir brauchen. und kein Friede, Freude, Eierkuchen. Ja? Überhaupt nicht. Fangt doch mal an, euch selbst zu verteidigen. Und wenn ihr euch nicht wert seid, für euer eigenes Leben, für euer eigenes Leben etwas zu tun, was wollt ihr denn noch hier auf dem Planeten? Dann könnt ihr gleich hüpfen gehen. Ich verstehe das nicht, Leute. Ich verstehe das nicht. Wie könnt ihr euch alle nur so verarschen lassen? Nicht alle. Klar, es gibt auch einige, die es nicht tun. Aber die meisten sogenannten Aufgewachten sind null aufgewacht, sondern sind kleine Feiglingsschisser und mehr nicht. Und was werdet ihr tun später? Was werdet ihr später euren Enkeln erzählen, wenn ihr den ganzen Scheiß hier überhaupt überlebt habt? Ich war derjenige oder diejenige, die so getan hat, als wenn ich aufgewacht war. Das habe ich damit gezeigt, dass ich Berichte im Internet geteilt habe. Ja, aber dann bin ich rausgegangen und habe fleißig meine Maske weitergetragen. Echt jetzt. Echt jetzt. Echt, es reicht doch irgendwann. Merkt ihr es irgendwann? Kommt irgendwann da oben etwas an in eurem Schädel?